Vor 60 Jahren bekommt Hamburg die erste internationale Schule Deutschlands. Es ist der Beginn eines pädagogischen Erfolgsmodells. Möchten Sie Ihr Hörverständnis trainieren? Dann machen Sie beim Hören Übung 18 in Ihrem Begleitheft. 8 Kinder, 8 Sprachen. Unsere Schule steht auf der Tafel. Jedes Kind neben der Tafel zeigt die Worte in seiner Sprache. Stolz präsentieren Sie an diesem Tag Ihre ungewöhnliche Schule am Ufer der Alster. Mit dem Besuch des Hamburger Schulsenators am 5. Februar 1958 ist es offiziell. Die erste internationale Schule in Deutschland ist eröffnet. Seit September 1957 schon werden die ersten Kinder in der Villa des US-amerikanischen Konsuls C.H. Timberlake unterrichtet. Angefangen hat die kleine Schule mit 50 Kindern aus 12 Nationen. Die Eltern der Kinder arbeiten für die britische Armee. Zur offiziellen Eröffnung lernen schon 86 Kinder aus 14 Nationen in der neuen Schule. Ihre gemeinsame Sprache im Unterricht ist Englisch. Die Idee, wenn die Kinder wieder aus Deutschland wegziehen, sollen sie ohne Probleme an der neuen Schule weiterlernen können. Daraus wird schon bald ein Erfolgsmodell. 1959 muss die International School of Hamburg mit ihren inzwischen 360 Schülern zum ersten Mal umziehen. Ab 1966 unterstützt die Stadt Hamburg die Schule finanziell. Auf das Beispiel aus Hamburg folgen in den 60er Jahren andere internationale Schulen in der Bundesrepublik. 1963 eröffnet in Bonn die Independent Bonn International School, 1968 die International School of Düsseldorf. 1966 startet die Munich International School. In diese gehen heute zum Beispiel Kinder von Fußballstars des FC Bayern München. Das haben alle internationalen Schulen gemeinsam. Sie liegen an Orten, wo viele Menschen aus dem Ausland aus den verschiedensten Gründen eine Zeit lang leben und arbeiten. Die Eltern der Schüler sind Diplomaten, Mitarbeiter internationaler Organisationen, Schauspieler, Sportler, Wissenschaftler oder Fachkräfte internationaler Firmen. In ihren Berufen gehört das regelmäßige Umziehen zum Job. Für die Kinder bedeutet das, dass sie immer wieder in einem neuen Land in eine neue Schule gehen müssen. Damit ihnen die vielen Schulwechsel leichter fallen, wird an den internationalen Schulen nicht nach deutschem Lehrplan unterrichtet, sondern nach internationalen Vorgaben. Der höchste Abschluss ist an den meisten dieser Schulen das International Baccalaureate, kurz IB, das internationale Abitur. An rund 50 Schulen in Deutschland ist dieser Abschluss heute möglich. Aber nur 31 davon sind auch internationale Schulen. Mit dem IB können sich Absolventen weltweit an Universitäten bewerben. In Deutschland ist dieser Abschluss bis jetzt aber noch kein großer Vorteil. Denn das IB ist dem Abitur noch nicht komplett gleichgestellt. Für Schüler, die in Deutschland studieren wollen, ist das Abitur besser. Auch deshalb besuchen nur wenige deutsche Kinder in Deutschland eine internationale Schule. Der zweite Grund ist finanzieller Art. Fast alle internationalen Schulen kosten viel Geld. Sie bekommen zwar Unterstützung vom Staat, müssen sich aber zum großen Teil selbst finanzieren. An der International School of Hamburg, die 60 Jahre nach ihrer Eröffnung von rund 750 Schülern aus 50 Nationen besucht wird, kostet der teuerste Schulplatz fast 20.000 Euro pro Jahr. Je mehr die Eltern verdienen und je höher die Klasse, desto teurer wird es. Viele Eltern bekommen die Schulgebühren von ihrem Arbeitgeber bezahlt. Firmen wünschen sich solche Schulen auch in ihrer Nähe, um leichter internationale Fachkräfte zu gewinnen. In und um Frankfurt am Main bereiten sich jetzt viele internationale Bildungseinrichtungen auf die Kinder der Banker vor, die wegen des Brexit von London an den deutschen Finanzplatz umziehen werden. Schon jetzt ist die Frankfurt International School mit 1.700 Schülern die größte in Deutschland.